The day we played with Iggy Pop, the last time on S concert, it was brilliant. Recién cantaron un tema de los Ramones, que en alemán se dice Here Come Alex. Estaba bien. Die Totenhausen. So was von Schirr ist nicht normal. Die meisten Menschen sind nicht so. Sie haben meine scheiß Figur. Sie haben keinen BMW. Und noch nicht mal Abitur. Está lleno de alemanes, o hay un público que sí sabe las canciones en alemán de memoria.